is het oude liedje, maar nieuw voor mij. Twee vechten voor die ene, dat ben jij. Dat je mij liet vallen, heeft mij zeer verrast. Ik ben op jouw bruiloft slechts een gast. De laatste dans, dan kies ik jou als vrouw. De laatste dans, dans ik alleen met jou. Du hast dich abgewendet, doch nur zum Schein. Du willst ihm treu sein, doch du lädst mich ein. Noch in seinen Armen lächelst du mir zu. Und wohin das führen wird, weißt auch du. Der letzte Tanz gehört allein. Den letzten Tanz tanz ich allein mit dir. Die Zeit wird alt und müde, der Wein wird schal, die Luft ist schwül und stickig. Im Spiegelsaal unsichtbare Augen sehen uns beiden zu. Alle warten auf das.